Wir machen uns bereit für das große Hochzeitsfest. Willst du auch dabei sein und mittanzen? Und ihr auch am Livestream. Ihr tanzt mit. Danke, Jesus. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, unsere Kraft. Und die lässt du dir von keinem rauben. Und wenn wir hierher kommen, dann üben wir das richtig ein. Und deshalb üben wir das immer hier so richtig. Manche sagen, warum freuen die sich denn immer bei Glory Life so? Weil die Freude am Herrn unsere Stärke ist. Und wir wollen nicht schwach, sondern stark sein. Und wir wollen sein wie unser Herr. Denn er war gesalbt vor seinen Gefährten, heißt es, mit Freudenöl. Halleluja. Hast du mal dich angeschaut und gefasst auf deine Salbung? Du bist gesalbt mit Freudenöl. Das ist ein Öl, das kannst du auf der ganzen Welt nicht kaufen. Dass ich sage dir, wenn du es kaufen könntest, du wärst Milliardär oder was auch immer. Halleluja. Wir haben dieses Öl und es ist dieses Freudenöl und es ist eine Quelle und diese Quelle ist so wichtig, dass du diese Quelle in dir sprudeln lässt und dich nicht von den sauren Mitmenschen manchmal oder Nachrichten oder was auch immer in eine Depression, Frustration, Hoffnungslosigkeit, was auch immer reinbringen lässt, sondern das ist nein und ich freue mich, weil mein Herr lebt, Jesus lebt. Er ist auferstanden und er lebt. Und er ist die Freude. Jesus ist die Freude, er ist die personifizierte Freude. Wenn er in dir lebt, kannst du noch lange depressiv sein. Nein, das ist gar nicht möglich. Diese Viecher kommen raus, gehören gar nicht zu dir. Wenn du mit ihnen schon mal zu tun hattest, die haben gar nichts mit dir zu tun. Das ist ganz wichtig. Denk nie, irgendwas von der anderen Seite wärst du. Es will dir nur jemand reindrücken und dann mit dem Etikett versehen, das bist du. Aber das bist du überhaupt nicht. Das warst du nicht, jedenfalls nicht, seitdem du Jesus angenommen hast. Wenn der Freudenmann in uns wohnt und nicht nur ein Gast ist an unserem Tisch mal, sondern wirklich in uns lebt, dann hast du die Freude mitgebucht. Weißt du, viele, oder ich glaube wir selber, als wir gesagt haben, Jesus sei mein Herr, wir hatten überhaupt keine Ahnung, was alles an Schätzen und Geschenken auf uns wartet, wenn wir ihn aufnehmen. Und eins dieser Riesengeschenke ist Freude. Halleluja. Das ist wirklich so. Wunderbar. Wer hat das gesagt, dass Freude die beste Evangelisation ist? Kenyon? Ich glaube, Kenyon hat das gesagt. Dass die beste Evangelisation Freude ist. Also über Freude. Natürlich sagst du auch das Wort, du lachst nicht nur. Obwohl das auch schon ein Zeichen ist in dieser Welt, wenn du lachst. Auf jeden Fall. Aber es ist eine Botschaft. Wir haben die beste Botschaft, ja. Wir haben die beste Botschaft, die gute Nachricht, die beste Nachricht. Also wir haben Grund, uns zu freuen. Selbst wenn es mal hier mal ein paar Umstände gibt, die nicht so fröhlich aussehen, haben wir trotzdem allen Grund. Weil immerhin, wir haben die beste Zukunft. Das Hochzeitsmahl, die ganze Ewigkeit, die wir voller Freude leben werden. Aber auch hier haben wir ein Leben über alles, jedes gewöhnliche Maß hinaus. Halleluja, weil wir haben ihn in uns leben und mit ihm ist die Liebe in uns, ist die Freude in uns, ist der Friede, der höher ist als jeder Gedanke in uns, die Freundlichkeit, oh, Halleluja, Geduld, Halleluja, Sanftmut ist in uns, Güte, Treue, wow, das sind... Ja, ich erzähle die ganze Zeit von dir. Halleluja. Weil das ist in dir und diese Früchte kommen immer mehr hervor, weil Jesus immer mehr in dir Gestalt annimmt, wie wir vorhin gesungen haben. Immer mehr wie du, immer mehr. Jesus, wir schauen Jesus an Wir sehen ihn, wenn du ihn in Evangelien siehst. Du kannst ihn im ganzen Wort sehen, aber er ist überall. Und wir werden dadurch, auch wenn du sein Wort anschaust, immer mehr in sein Bild verwandelt. Immer mehr wie er. Er ist schon in uns und immer mehr. Und im Geist sind wir schon wie er. Und in unserer Seele und in unserem Körper werden wir immer mehr so wie er. Ist es nicht wunderbar? Ist es nicht eine Reise, eine spannende Reise, eine Herrlichkeitsreise, auf der wir uns befinden? Alle zusammen. Und das ist so wunderbar, wenn wir zusammen sind, wenn wir uns treffen, wenn wir einander ermutigen, auf diesem Weg zu gehen, einfach, Halleluja, immer mehr. Wenn wir einander zusprechen, du siehst immer mehr aus wie Jesus, mach das doch mal gerade. Du siehst immer mehr aus wie Jesus, auch wenn du noch keinen Bart hast eventuell. Vor allen Dingen, was aus deinen Augen herauskommt, da sehe ich Jesus, wenn ich deine Augen anschaue. Und das ist so wunderbar, weißt du, in den Augen können wir Jesus sehen. Und er ist so wunderbar und er beschenkt uns die ganze Zeit. Oh, er ist hier in unserer Mitte. Oh, er ist so da, er ist so da. Er freut sich, weißt du, wenn seine Kinder zusammen sind, wenn sie auf ihn ausgerichtet sind. Wenn sie sagen, alles andere ist alles zweitrangig. Du bist die Nummer eins in meinem Leben. Dich liebe ich, dich habe ich erwählt. Du hast mich erwählt, ich habe dich erwählt. Halleluja. Weißt, ich kann dich nur beglückwünschen. Du hast wirklich die allerbeste Entscheidung deines Lebens getroffen. Halleluja. Halleluja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Danke, ich auch. Ich auch, ja, ich habe auch die allerbeste Entscheidung meines Lebens getroffen. Ich habe sie noch nie bereut. Kein Tag meines Lebens. Das ist auch gut, wenn du das sagst, wenn du das Menschen sagst. Ich habe es noch nie bereut. Ich habe es noch nie bereut. Keine Minute, keine Sekunde. Weil wenn du ihn wirklich gefunden hast, bereust du es nie. Andere Entscheidungen bereust du vielleicht, aber diese Entscheidung wirst du niemals bereuen. Nicht nur eine Sekunde. Halleluja. Wenn du ihn wirklich aufgenommen hast. Wenn du schon mal bereut hast, dann sagt er, komm tiefer noch mit mir. Lern mich noch tiefer kennen. Aber in jedem Fall, wir lernen ihn tiefer kennen. Es ist die Zeit, wo wir ihn von Angesicht zu Angesicht immer mehr sehen. Halleluja. Eine wunderbare, ja, wunderbare Zeit, wo wir zugerüstet werden, wo wir ihn erkennen, wo wir ineinander ihn immer mehr sehen, wo er hervorkommt, wo er hervorstrahlt, wo seine Herrlichkeit hervorstrahlt aus uns. Halleluja, mach es dir bewusst, wo du auch bist, die Herrlichkeit Gottes strahlt aus mir hervor, sie kommt aus mir hervor, sie kann nicht verborgen bleiben, sondern sie ist da. Halleluja. Wir halten nicht mehr zurück. Es ist nicht mehr die Zeit, zurückzuhalten, sondern wir lassen ihn hervorkommen und ihn heraus. Halleluja. Wir lassen ihm unseren Mund, dass er reden kann. Ich sage immer wieder, Herr, mach mich wirklich zu einem Sprachrohr. Ich will nicht meine eigenen Gedanken da irgendwie formulieren, sondern lass mich ein Sprachrohr von dir sein. Nur das toucht die Welt, aber das toucht auch die Welt. Und das hat dich, denke ich, getoucht, weil du Worte gehört hast von anderen, die wirklich ewiges, auf denen ewiges Leben war, auf denen Salbung war, eine Salbung war, die nicht von dieser Welt ist. Und erwarte das, glaube das, nimm das her, danke Herr, auf meinen Worten ist eine Salbung, eine Vollmacht, eine Herrlichkeit, die nicht von dieser Welt ist. Und wenn die Menschen, selbst wenn ich was ganz Normales sage, aber die Menschen, ich erwarte sie, sie spüren das, was auf diesen Worten drauf liegt. Sie merken es und sie werden angezogen. Und sie merken einfach, da ist was dahinter, was ich überhaupt mir nicht erklären kann, aber was unendlich gut, das mir unendlich gut tut. Weißt du, wo sie sagen, sprich einfach nur weiter. Sprich einfach nur weiter. Rede einfach, weil ich möchte diese Stimme hören. Ich möchte diese Herrlichkeit auf deiner Stimme hören. Halleluja. Ich glaube, immer mehr, auch wenn wir singen, Halleluja, diese Herrlichkeit auf den Instrumenten, einfach das transportiert, weißt du, durch alles möchte Gott sich ausdrücken. Das ist so wunderbar und er ist ein kreativer Gott oder durch Malen, ja, unsere Regina, die so herrlich malt. Einfach, der hat so viele, durch, vielleicht kannst du gut kochen, dann will er sich verherrlichen durch ganz tolle Rezepte, Kuchen, Halleluja, kannst du uns gerne was davon vorbeibringen? Ja, es ist wunderbar, dass wir so viele verschiedene Gaben haben, durch die Gott sich wirklich verherrlicht. Einer kann gut Autos reparieren, das ist auch eine Herrlichkeit drauf. Er hat uns wunderbare Fähigkeiten und Gaben gegeben. Und wir dienen einander durch die Gabe, mit der Gabe, die Gott uns gegeben hat. Wir müssen es nicht erwarten, dass der andere so ist wie wir, sondern wuchere mit dem, was Gott dir gegeben hat. Und damit sollen wir wirklich wuchern. Halleluja. Also das ist ein gutes Wuchern. Früher war ein Wuchern immer so ein schlechter Begriff. Aber wir erlösen, wir rufen Erlösung über diesem Wort aus, weil wir wuchern jetzt mit den Gaben, mit den Früchten des Geistes, mit ihm selber. Halleluja. Und er kommt immer mehr hervor. Halleluja. Möchte noch jemand was weitergeben, was du empfangen hast, wo du spürst, es ist nicht nur für dich, sondern es ist für uns alle, zur Auferbauung, zur Ermutigung. Halleluja. Vielleicht hast du was gesehen, ein Wort bekommen. Oh, ja, genau. Halleluja, weil Gott spricht die ganze Zeit. Er spricht und wir werden immer sensibler für seine Stimme. Es sind nicht die großen Schriften an der Wand normalerweise, sondern es sind diese zarten Eindrücke, wodurch er spricht. Halleluja. Vielleicht möchtest du zugerüstet werden und immer mehr die Stimme Gottes hören. Wer möchte das? Halleluja, gut. Weil das ist das Essentielle, wenn wir seine Stimme hören, dann haben wir alles. Halleluja. Haben wir Wegweisung und alles. Halleluja. Komm nach vorne. Halleluja. Der du was empfangen hast und gib es uns weiter. Ja, genau. Mikrofon. Ja, nur ganz kurz und dafür total knackig. Vorgestern Morgen war so ein Morgen, wo ich gesagt habe, boah, also ich weiß es nicht, wie das jetzt alles noch werden soll. Und es waren so viele Dinge, die im Raum standen. Und ich bin ins Gebet gegangen und habe gesagt, Jesus, rede zu mir. Und Jesus hat gesagt, Antje, das Wichtigste für die nächsten Wochen und Monate ist, dass du in der Gemeinschaft bei Glory Life so viel Zeit wie möglich verbringst. Und das hat mir so eine Power und so eine Kraft gegeben. Und das einfach für euch alle. Ich glaube, das ist mehr denn je wichtig, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir uns stärken und dass wir hatten das gerade eben in unserer kleinen Gebetszeit auch, dass die Sarah einen Eindruck hatte, dass der Feind uns einfach viel, viel, viel ablenken möchte und dass er große Luftgebilde aufbaut. Und Jesus hat dann zu mir gesagt, auch eben in der Gebetszeit, das sicherste Instrument dagegen ist, dass ihr einfach in der Gemeinschaft bleibt und euch gegenseitig stärkt. Amen. Amen. Amen. Also ich muss vorab was dazu sagen. Als Kind, ich bin am Ort aufgewachsen, da gab es keinen Kindergarten und da musste man sich ja irgendwie immer selber beschäftigen. Und wenn ich Langeweile hatte und irgendwo ein Wort gelesen habe, dann habe ich das immer rückwärts gelesen, auf rückwärts von hinten her buchstabiert. Und in letzter Zeit benutzt der Heilige Geist diese Situation und zeigt mir Worte, die dann einfach auch eine Bedeutung haben. Und ich habe jetzt das Wort vorher Leben gelesen hier und das heißt auf rückwärts Nebel. Und der Satan ist ja jemand, der uns alles vernebeln will, der uns die Wahrheit vernebeln will. Und da, wo Jesus ist, da ist einfach das Leben und da muss aller Nebel verschwinden. Amen. Amen. Halleluja. Wer hat noch was empfangen von Gott? Sei mutig, gib's uns weiter. Halleluja. Den kleinen Impuls, manchmal ist es nur ein kleiner Impuls und dann fängst du an und dann kommt's erst, musst gar nicht ein, alles schon haben. Halleluja. Trau dich. Gut, ja. Ich habe, wo ich krank war, hat Gott zu mir gesagt, ich soll Sachen in meinem Keller aufräumen. Das habe ich gemacht. Und dann bin ich, habe das alles rausgeschmissen. Und dann habe ich gewusst, das war jetzt, bin ich im Treu gewesen und habe das gemacht. Und habe ich den Papierkorb oder den Mülleimer da raus da. Und hat die innere Stimme zu mir gesagt, da will ich jemand umbringen. Und da war ich einfach dann so, dass ich gesagt habe, und Jesus, ich binde jetzt diese Mächte, die da mich fertig machen wollen. Und Und ich habe einfach in letzter Zeit so spezielle Angriffe gehabt und ich weiß, Jesus ist Sieger und Jesus ist bei mir und Jesus ist mit mir. Und vorher habe ich gesehen, wieder wie David vor der Bundeslade vorangegangen ist und wie er gejubelt hat und sich gefreut hat. Und seit ich wieder hier bin, ich freue mich und ich bin dankbar für alle, für jeden Einzelnen. Amen. Amen. Wir sind dankbar für dich. Absolut. Halleluja. Wer möchte noch? Halleluja. Also eine Person hat noch was. Okay? Okay, ja, Dietmar? Ja, ich saß so heute Abend 18 Uhr oder so zu Hause, nicht, und habe mir überlegt, da auf dem Terminkalender jetzt Glory Live Intensivabend. Aber jetzt war ich schon die ganzen Tage so gestresst und alles mögliche Entscheidungen musste ich fällen. Habe ich gedacht, kann ich auch vor dem Fernseher sitzen. ist ja, nicht? Und irgendwie aber bin ich dann doch, wie soll ich sagen, dahin gedrängt worden. Oder wo ich drüber nachgedacht habe, Menschenskinder, nee, das könnte ich jetzt gebrauchen. Ja? Und, hat sich's bestätigt. Ja, genau, und das wollte ich sagen. Also, da habe ich mich ins Auto gesetzt, bin hergefahren. Ne? Und dann kam aber auch gleich das richtige Thema für mich mit dem Bibelspruch, mit dass man die Lasten abgeben soll. Und genau das habe ich nämlich gebraucht. Und da fühle ich mich jetzt entsprechend freier und werde ich auch ein paar Leuten weitergeben heute Abend im WhatsApp. Ne? Also, damit die Bescheid wissen. Ne? Kommen Sie nächstes Mal. Ja, genau. Ja, doch. Na ja, doch, das mache ich ja, weißt du ja, durch meine. Und also insofern hat sich das total bestätigt, den inneren Antrieb, dass ich jetzt hierher gehen soll, dass es gerade genau richtig für mich ist. Ja, super. Amen. Danke. Super, dass du da bist. Der Herr hat was für uns. Halleluja. Und er belohnt es, wenn wir jeden Schweinehund, der sich mal rein aufbäumen möchte, überwinden, dann kommt er ganz besonders und beschenkt uns. Und schon mit dem ersten Wort, jetzt gibt es ja noch mehr Worte, Halleluja, aber schon das erste Wort saß knackig und fest, Halleluja. Und jetzt haben wir noch mehr Worte. Die Irme gibt uns jetzt weiterhin das Wort. Spitze deine Ohren, vor allen Dingen dein Geist, nimm auf. Halleluja, weil seine Worte, die auch durch sie und durch jeden Einzelnen hervorkommen, sind Geist und Leben. Halleluja, und sie bringen Leben hervor und sie werden Leben in dir hervorbringen. Amen. Halleluja. Halleluja, ich muss euch anschauen. Ich hatte gerade das Wort, die Erlösten werden sein wie die Träumenden. Und jetzt will ich sehen, wie er träumt. Weißt du, wenn wir noch nicht wie die Träumenden sind, dann ist noch was zu erlösen. Und ist gar kein Problem, weil er löst es. Er löst es. Wer er? Jesus Christus. Weißt du, er ist der Erlöser. Jesus Christus. Jesus Christus. Jesus. Jesus. Jesus Christus. Jesus Christus. Weißt du, so wichtig, so wichtig. Also für mich war das noch nie so wichtig wie in dieser Zeit. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Weg, die Wahrheit und das Leben, mehr brauche ich nicht. Ich brauche nicht mehr. Ja. Und es muss uns einfach immer wichtiger werden. Und jetzt habe ich euch ein paar Worte aus dem Wort Gottes, Bibelstellen mitgebracht. Ja, die haben mich besonders angesprochen und das ist alles einfach Jesus. Das Einzige, was zählt, ist die Liebe und Jesus ist die Liebe. Er ist die offenbarte Liebe. Und dann sagt uns Paulus im Kolosserbrief, das Geheimnis, das lange verborgen war, aber jetzt den Heiligen, weißt du, uns offenbar ist. Und es ist Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, weißt du, seine Gegenwart in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, er ist die Hoffnung der Herrlichkeit, die Hoffnung, und diese Hoffnung, die ist unser Anker, die lassen wir nicht los. Wir sind die, die diese Hoffnung niemals aufgeben. Und dann steht im Römer 5, Vers 5, die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen. Weißt du, Jesus lässt nicht zugrunde gehen, wer an ihm festhält. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Weißt du, es ist alles da, es ist alles vollbracht. Er, die Hoffnung, er, Jesus Christus, mit seinem ganzen Sein, mit seiner ganzen Fülle, weißt du, in ihm ist die ganze Fülle der Gottheit, in ihm ist Weisheit und Erkenntnis, alles ist in uns ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Herz, weißt du, in unser Leben, in unser Herz, ins Innerste. Unser innerster Mensch ist wie er. Er ist das Leben. Er bringt Leben hervor. Der innerste Mensch. Weißt du, oh, davon träumen wir. Wir träumen von dem Leben. Weißt du, wir sind das Leben. Wir haben das Leben. Aus uns kommt Leben. Es ist einfach nur gewaltig, gewaltig. Und ihn zu erkennen, weißt du, ihn, wir schauen ihn an, werden verwandelt und sehen dieses Bild. Es spiegelt sich, wir erkennen, wir sind es. Er ist es in uns. Er in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er in uns, das Leben. Wow. Und dann sagt er, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Weißt du, auf ihm können wir gehen. Er ist den Weg vor uns gegangen, durch diese Welt, durch all diese Plagen, durch all diese Not, durch alles, was in der Welt einfach ist. Er ist gegangen und hat überwunden die Welt. Und am Kreuz hat er alles Weltliche, Menschliche, Schlechte erledigt, weißt du, er hat es umgebracht, für uns erledigt, es ist weg, er hat uns versöhnt mit Gott, er hat uns versöhnt, weißt du, Versöhnung ist Sohn gemacht, er hat aus uns Sohn gemacht, er hat uns eins gemacht, weißt du, er in mir und ich in ihm, er in mir und ich in ihm, in allem erkennen wir ihn, in allem erkennen wir ihn. Und er sagt, wenn ihr in mir bleibt, in meinem Wort, Johannes, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Weißt du, nicht vielleicht werdet ihr dann die Wahrheit erkennen. Nein, er hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit ist Jesus Christus. Er hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit. Die Wahrheit ist in uns. Wir können vertrauen dem in uns. Wir können glauben, dass es wahr ist, was in uns ist. Wir können dem wirklich vertrauen. Rauslassen, rauslassen. Die Wahrheit. Wow. So mega stark, so mega stark. Und es ist einfach so, dass wir dranbleiben. Weißt du, in aller Bedrängnis schauen wir auf ihn. Er hat gesagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber seid guten Mut, seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und er hat es für uns vollbracht. Und in der Bedrängnis, weißt du, wenn es eng wird, für unser Fleisch meistens, dann schauen wir auf ihn. Dann schauen wir auf ihn. Und jetzt hat er mich an das Wort geführt, das in Matthäus 7, 13 sagt, Jesus selbst. Geht durch das enge Tor. Denn weit ist das Tor und breit der Weg, der ins Verderben führt. Und es sind viele, die auf ihm gehen. Weißt du, wir gehen nicht mit der Masse. Wie eng ist das Tor und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, zu Jesus führt. Und es sind wenige, die ihn finden. Meine Güte, aber weißt du was? Du und ich, wir sind dabei. Wir sind auf diesem Weg. Und wir bleiben auf diesem Weg. Wir stehen fest auf diesem Weg. Und weißt du was? Die Liebe drängt uns durch das enge Tor. Die Liebe lässt uns immer wieder entscheiden. Jesus ist das Leben. Jesus ist der Weg. Jesus ist die Wahrheit. Auf ihm kann ich gehen. Auf ihn kann ich mich verlassen. In ihm ist das Leben und er drängt uns durch das enge Tor und wir können loslassen alles Menschliche, alles Weltliche, alles, was alle sagen, alles, was alle tun, alles, was alle denken, dass es recht ist. Nein, wir gehen auf unser Innerstes, auf die Wahrheit. Er hat alles in unser Herz gelegt. Er hat alle seine Rechtsbestimmungen, seine Ordnungen in unser Herz gelegt. Und wir glauben ihm. Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Und wir bleiben in ihm. Weil ohne ihn können wir nichts tun. Weißt du, einfach nichts. Also brauchen wir ohne ihn auch gar nichts anfangen. Wir müssen nichts anfangen ohne ihn. Wir bleiben in ihm, gehen durch ihn, gehen mit ihm und gehen zu ihm hin. Er ist der Anfang und das Ende und was er in uns begonnen hat, das führt er zur Vollendung. In Jesu Namen. Amen. Soll ich euch die Wahrheit sagen? Ich sage euch mal die Wahrheit. Ich sage euch, Gott hat keine Energiekrise. Weißt du, die Welt redet Tag ein, Tag aus, jeden Tag von Energiekrise. Aber ich sagte, Gott hat keine Energiekrise. Weißt du, Gott hat keine Energiekrise. Der ist geladen voller Kraft. Da kommt Strom, da kommen Blitze, da kommt Feuer von seinem Thron, weißt du? Und auch durch uns. Er hat mir vorhin gesagt, lass dein Licht leuchten. Weißt du, manchmal, wenn man so die ganze Zeit von Energiekrise hört, fängst du vielleicht an, dein Licht runterzuschrauben. Aber Gott hat keine Energiekrise. Also lass dein Licht leuchten. Weißt du, lass es voll raus. Gerade in dieser Zeit. Ich glaube, die Welt hat nur eine Energiekrise, weil sie sich einfach von Gott abgewandt haben. Weil Energie gibt es in Hülle und Fülle, auch im Natürlichen draußen in der Welt. Gibt es in Hülle und Fülle. Aber kein oder viele wollen nichts mehr von Gott wissen oder haben gesagt, Gott gibt es nicht oder wie auch immer. Und diese ganzen komischen Lehren, die darum geistern. Aber bei Gott gibt es Energie in Hülle und Fülle. Selbst wenn, ich habe mal irgendwo gelesen, so ein natürlicher Körper wie die Astrid, die produziert so 200 Watt, ja, so am Tag, ne? Wenn jeder von uns so 200 Watt produziert im Natürlichen, ich spreche vom Natürlichen, kannst du mal zusammenrechnen, 200 Watt, 400 Watt, 600, 800, 1000, ja. Und jetzt gehst du durch die Reihen durch, haben wir hier 10.000 Watt. Und eine 100 Watt Birne leuchtet schon relativ hell, ja. Und wenn du dir vorstellst, das ist nur im Natürlichen, wenn du jetzt ins Geistliche gehst, wie viel Watt wir da zur Verfügung haben, wie viel Kraft und wie viel Energie du zur Verfügung hast und dann auch wieder, wenn wir uns parallel schalten, wie hier im Gottesdienst, ja, dann multipliziert sich das ja. Es multipliziert sich, Gott multipliziert sich, seine Energie multipliziert sich, sein Geist multipliziert sich, seine Schöpfungskraft multipliziert sich, ja, sein Vollbringen multipliziert sich. Weil der Geist in uns lebt, weißt du, der Geist ist in uns, der Heilige Geist ist in uns. Der Heilige Geist ist in uns, ja. Es ist die dritte Person der Gottheit, ja. Und manchmal ist es so, bei uns natürlich nicht, aber wir können mit dem Vater umgehen, wir wissen, wer der Vater ist, ja, Vaterbeziehung und so weiter, wir wissen, wer Jesus ist, das Lamm auf dem Thron, was alles für uns vollbracht hat. Aber mit dem Geist manchmal hapert es ein bisschen, oder ich meine, gibt so Schwierigkeiten, wie gehe ich jetzt mit dem Geist um? Ich lasse mich füllen, ja, okay, ja, das können wir gerade mal machen, du kannst dich gerade mal jetzt füllen lassen. Das ist immer ein guter Plan, sich füllen zu lassen vom Heiligen Geist, weißt du. Das heißt, werdet voll Geistes, ja. Ich weiß nicht, wie voll du jetzt schon bist, ob's bis zu den Knöcheln reicht oder schon bis zu den Knien oder ob's schon bis zur Hüfte geht, ja, oder bis zum Bauch, bis zur Brust. Du kannst dich wirklich, bis hier oben solltest du voll werden mit Heiligem Geist, ja. Voll, und das heißt, er gibt dem Geist nicht nach Maß, ja. Was heißt das? Maßlos. Du kannst wirklich maßlos sein. Irgendwer hat gesagt, Bescheidenheit zählt nicht im Reich Gottes oder so ähnlich. Also dieses demütige, ich habe genug oder so, mir reicht's oder ich brauche nicht mehr. Weißt du, bei Gott kannst du zulangen, ja. Du kannst zulangen, ja. Du brauchst einfach, du kannst alles nehmen, was du kriegen kannst, ja. Weil er gibt den Geist nicht nach Maß, da ist Fülle. Da ist Fülle von Geist da. Da ist Fülle, weißt du, und Jesus sagt, der Geist, den ich euch sende, der redet nicht von sich aus, sondern er redet das, was er von mir hört, was er sieht, redet er. Ja. Das heißt, wenn du den Geist aufnimmst, nimmst du gleichzeitig Jesus auf. Ja. Wir denken manchmal so kompliziert, vielleicht ist es auch nur was Männliches, was die Maria Breham gesagt hat, dass wir manchmal so kategorisieren. Ja, zu wem bete ich jetzt, zum Vater? Das macht mir manchmal echt schwierig. Dann bete ich zum Vater, zu Jesus oder zum Heiligen Geist. Ich meine, das war früher so, jetzt nicht mehr. Aber es ist Jesus drin in seinem Heiligen Geist. Er ist Jesus, voll Jesus, ja. Und er kündet nur von Jesus, ja. Aber das ist so stark und wir brauchen keine Angst haben vom Heiligen Geist. Da gibt's im Galaterbrief, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das sind alles gute Sachen, ne? Und wenn jemand das als Frucht bringt, dann gehe ich davon aus, dass er das auch personifiziert. Der Heilige Geist ist die Liebe. Der Heilige Geist ist die Freude. Der Heilige Geist ist der Friede. Der Heilige Geist ist Langmut, Geduld, Freundlichkeit. Der Heilige Geist ist Güte, weißt du. Er ist der, der dich immer hochhebt, der dich immer ermutigt. Er ist treu, er ist sanftmütig und er ist enthaltsam, ja. Ja, diszipliniert. Und das ist nicht nur die Frucht, die wir alle wollen, sondern es ist auch der Heilige Geist, das ist seine Person. Er ist einfach gut. Ja, er ist einfach gut. Ja, und du kannst dich dem ganz hingeben, ja. Und keine Angst haben, oh, da passiert was Komisches, wenn der Heilige Geist kommt. Wir brauchen mehr vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist bringt uns auch in diesen, mir ist eine Bibelstelle heute aufgefallen, wo es heißt, den Geist löscht nicht aus. Es gibt wirklich auch, wir können das, wir können den Geist auslöschen. Und das hat mich ein bisschen schockiert, ja. Und das steht im 1. Thessalonicher 5, glaube ich, ja. Und im Epheser 4 heißt es auch, betrübt den Heiligen Geist nicht, ja. Also wir können ihn auch betrüben. Und in beiden Bibelstellen kommen immer diese Dinge der Heiligung, die Gott mit uns machen will. Also wenn ich das gerade mal hier lese, wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten, euch vorstehen im Herrn und auch zurechtweisen. Und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle, seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergilt, sondern strebt allezeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Freut euch allezeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, Weissagung verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest, von aller Art des Bösen haltet euch fern. Und wenn das so da heißt und mit dem Geist in Zusammenhang, ich glaube, das ist einfach eine Atmosphäre, wo sich der Heilige Geist wohlfühlt. Ja, in der Heiligung fühlt es sich wohl. Das heißt, du musst nicht perfekt sein, weil Gott macht dir alles. Ja, Gott bringt die Heiligung in uns. Aber du musst oft sein, Herr, ich will einfach immer mehr so werden wie du. Ja, Heiliger Geist, auch wie der Heilige Geist, die Frucht will ich haben. Ja, und ich will verändert werden. Weißt du, da fühlt sich der Heilige Geist wohl. Ja, er fühlt sich nicht wohl, wo Streit und Hader und Rechthaberei ist, ja, da zieht er sich zurück. Jetzt wird es so still. Ja, hast du schon gewusst, dass du nicht Recht haben musst? Das ist eine ganz gravierende Erkenntnis. Du musst nicht Recht haben. Du musst auch nicht mal sagen, dass du eigentlich Recht hast. Ja, du musst es auch niemandem beweisen, dass du Recht hast, weil Gott ist unsere Gerechtigkeit. Er sorgt dafür, wenn irgendwas gesagt werden muss. Ja, und du musst auch nicht streiten. Das ist auch eine sehr fundamentale Erkenntnis. Du musst auch nicht streiten. Ja, auch wenn es dir jemand anbietet. Ja, und sagt, hier, komm, wollen wir uns streiten? Ich meine, so kommt das ja nicht, aber manchmal gibt ein Wort das andere. Aber weißt du, du kannst dich einfach ausklinken. Weißt du, dass es leicht ist, sich auszuklinken. Wenn du nämlich nicht mehr drauf eingehst, dann kommt der Streit zum Erliegen. Ja, weil der Heilige Geist ist gut und da fühlt er sich wohl. Weißt du, da gibt es eine Führung vom Heiligen Geist. Wir wollen Führung vom Heiligen Geist, die Füllung und die Führung. Ja, ich mache seit ein paar Wochen Sport. Ja? Das ist lustig, ja, das ist gut, weil Sport war ein Fremdwort für mich. Ja, ich habe es nicht so gemocht. Aber was ich festgestellt habe, wie der Heilige Geist mich im Sport führt, das ist echt der Hammer. Das ist echt der Hammer. Das ist so defizit und so gut. Und du merkst immer, er ermutigt mich. Ja, komm, noch fünfmal schaffst du und so. Und ja, das ist echt klasse. Weil Gott ist einfach gut. Gott ist gut. Weißt du, das müssen wir uns geben. Und der Heilige Geist ist auch gut. Er ist Gott. Weißt du, der Heilige Geist ist Gott. Und Jesus hat gesagt, es ist gut, dass ich in den Himmel gehe, denn ich sende euch den Beistand. Er ist unser Beistand. Ja, und er will, dass wir geführt werden von ihm. Und zwar defizil ist das richtige Wort, also wirklich auf den Punkt genau. Ja, manchmal hören wir den Heiligen Geist und machen nur die Hälfte oder hören das so, wie wir es wollen. Es ist gefärbt mit unserem Fleisch oder wie auch immer. Aber Gott will uns wirklich genau auf den Punkt führen. Und dadurch benutzt er Leiter und redet auch zu dir. Ja. Und deswegen ist es gut, wenn wir in diese Heiligung hineingehen, damit uns Gott führen kann, der Heilige Geist uns führen kann, weil das wollen wir, weißt du? Da gibt's auch diese Ausgießung in den verschiedenen Erweckungen. Ich weiß nicht, ob es immer so war, aber es ist immer mit Heiligung im Zusammenhang, ja, mit Reinigung, ja. Und das will Gott tun. Und gerade in diesen 12 Wochen, wo wir jetzt leben, ist es ganz besonders stark, empfinde ich. Ich finde, es ist ganz besonders stark. Die Führung ist so zentral da oder so leicht zu hören, der Heilige Geist. Das ist echt der Hammer, ja. Also klinken wir uns total da ein und sagen, Herr, können wir gerade machen, Herr, ich will mehr von dir. Ich will deine Führung hören und ich will mich dir ganz hingeben. Verändere mich so, wie du willst. Ich hab dich so lieb. Ja. Amen. Ja, Reinigung und Heiligung ist echt eine gute Sache. Ich meine, wer von euch hat es nicht gern sauber zu Hause? Ja, also ganz ehrlich, also ich meine, genauso möchte Gott, dass einfach in unser Geist ist vollkommen gemacht, ist klar, aber er möchte halt, dass unsere Seele einfach auch rein ist. Ja, dass Sachen, die im Laufe unseres Lebens da reingekommen sind, durch was auch immer, er möchte einfach, dass das rein ist. Ja? Und ich meine, das ist ja was uns ja zum Allerbesten dient. Ja? Also es geht ja nicht durch, es ist ja irgendwie kein Prozess, wo er uns irgendwie knechten will und sagt, so und das muss jetzt auch noch loswerden und hier gibt es auch noch was nicht in Ordnung ist. Ja? Kümmer dich mal drum. Ja? Nee, sondern das sind einfach Dinge, wo er, es ist ja sein Angebot. Ja? Ich meine, er reinigt uns. Ja, er reinigt uns. Ja, wir müssen es ja noch nicht mal selber machen. Ja, und wir können, was wir von uns aus machen können, ist einfach, dass wir, wenn wir in unserer Seele vielleicht irgendwas entdecken, ja, dann bringen wir es ans Licht. Ja, dann geben wir es Gott hin. Ja. Wir nehmen uns vielleicht Hilfe durch Leiter, die uns gesetzt sind, und sprechen Dinge einfach mit unseren Leitern. Ja. Bringen die Dinge einfach so ans Licht, damit sie bereinigt werden können. Ja. Und das ist eine super Sache. Ja. Also ich meine, je sauberer das in unserer Seele wird, umso besser geht es uns. Ja, ja, tatsächlich, es ist einfach so. Ja. Und das Ziel sollte ja sein, dass wir wirklich dieses Reine, zu diesem reinen Gefäß werden, wo Gott wirklich ungehindert durchfließen kann. Das sollte unser Ziel sein. Ja. Ich meine, Jesus, unser Vorbild, er hat es uns vorgelebt. Ja. Er hat auf dieser Erde einfach, ja, er ist gewandelt, hat Wunder getan, hat ja alles Mögliche. Ich meine, so wie er es gezeigt hat hier auf dieser Erde, das ist unser Leben eigentlich. Dazu sind wir berufen, dazu sind wir gemacht. Ja? Und ja, alles, was halt vielleicht irgendwo mal reingekommen ist in unsere Seele und wo man sich was draufgelegt hat oder was auch immer, weißt du, will Gott einfach, dass es gereinigt wird. Ja, er will, dass es gereinigt wird. Und wir, ja, das ist einfach, was wir tun, wir stellen uns ihm zur Verfügung und sagen, Herr, reinige uns. Reinige uns. Ja, nimm mal den Besen, feg da mal richtig durch, ja, den Wischer mit dem Wischer hinterher, ja, schön mit dem Wischmopp, ja. Ja, ich meine, tatsächlich, ich meine, wer von euch hat das einfach schon erlebt, dass er einfach für irgendeine Sache gebetet hat, wo man einfach im Herr gesagt hat, Herr, kümmere dich darum, ja, und er hat es getan und du warst selber nachher total überrascht darüber, ja. Ich meine, aber solche Sachen, die zeigen dir ja selber, okay, der Herr, er macht's wirklich, ja, er kümmert sich wirklich drum, ja, er kümmert sich drum, er möchte, dass es uns wohler geht, er möchte, dass wir, ja, dass wirklich wir gesund sind vom Körper her, dass uns finanziell gut geht, dass wir Segen haben in allen Bereichen unseres Lebens. Ja. Das will er ja. Das will er ja. Weißt du, Gott hat uns so viel Verheißung gegeben. Wenn du das Wort studierst, weißt du, so viele Verheißungen. Ja. Ich meine, ich lese dir einfach mal was vor. Ja. Da steht zum Beispiel, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Ja, also ich meine, du gehst einfach. Ich meine, ja, was sagt dir die Stelle? Du gehst einfach. Ja, Gott sagt zu dir, geh und du wirst nicht ermatten. Ja, ja, einfach. Ja, das finde ich auch. Das macht's einfach. Ja, wenn er sagt, geh und du wirst nicht ermüden, ja, ich meine, dann gehen wir halt. Ja, ich meine, ja, einfach. Es gibt noch eine andere Stelle, Matthäus 7,7, bittet und es wird euch gegeben werden. Was machen wir? Wir bitten. Auch einfach. Ja? Wir bitten ihm um Dinge, die wir brauchen, wo vielleicht noch aktuell vielleicht irgendein Mangel in unserem Leben ist. Also, du bittest ihn drum und er wird dir geben. Und dann geht es weiter an derselben Stelle. Sucht und ihr werdet finden. Wer ihn sucht, der wird ihn finden. Ja? Weißt du, das betrifft nicht nur Ungläubige, sondern, weißt du, wenn wir unseren Vater suchen, dann begegnet er uns. Ja? Ich meine, wenn wir Jesus aufgenommen haben, dann lebt er eh in uns. Ja? Aber ich meine, muss ich euch nicht erzählen, dass einfach im Laufe eines Tages, im Laufe von ein paar Minuten kann irgendwas kommen, was dich ablenkt, was dich draus bringt, wo du einfach vielleicht nicht mehr daran denkst. Aber wenn du im nächsten Moment den Herrn suchst, wirst du ihn finden. Ja, er ist da. Er ist da. Ja, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Das sind alles sehr einfache Sachen. Ja. Ja. Also, und Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Ja? Also, Jesus ist unser Leben. Jesus ist unser Leben. Selbst wenn wir unseren irdischen Menschen, wenn wir unser irdisches Leben hier auf der Erde irgendwann beendet haben, also wir werden leben in alle Ewigkeit. Wir werden leben in alle Ewigkeit. Und das ist auch so ein Punkt, wo uns immer, das sollten wir uns immer wieder vor Augen halten. Auch gerade eben in Zeiten, wo es in der Welt turbulent ist, wo alles um uns rum ja, chaotisch ist. Aber unser Fokus sollte sein, dass wir ein ewiges Leben haben. Also wir sind hier auf der Erde gesetzt, um das Reich Gottes zu bauen. Und das Reich Gottes besteht in Ewigkeit. Weißt du, wenn wir Dinge hier auf der Erde im Natürlichen tun, ja, weißt du, es sind alles gute Sachen, ja, und ja, klar, wir haben ja auch Gaben dafür bekommen, natürlich, ja, aber trotzdem der Fokus, unser Fokus, aus dem heraus wir das machen, sollte immer das Reich Gottes sein, das ewige Leben, das ewige Leben. Weißt du, wir sammeln Seelen für das ewige Leben. Weißt du, wenn wir Evangelisationseinsätze machen, wenn wir rausgehen, weißt du, wir sammeln Seelen für das Reich Gottes. Die werden bis in alle Ewigkeit, werden diese Menschen errettet sein, im Himmel sein, weißt du, mit denen können wir die ganze Ewigkeit Zeit verbringen. Ja, weißt du, und diejenigen, die Jesus nicht erkennen oder ihn nicht aufnehmen wollen oder aus was auch immer, ja. Ich meine, für die gibt's auch ein ewiges Leben, aber halt eben nicht im Himmel. Ja, also sollte das unser Fokus sein. Also eben gerade in der Welt, es gibt so viele Dinge, die uns ablenken können, so viele Dinge, die uns rausbringen können. Das vorher von Andreas gehört, jetzt gibt es die Krise, ja, was auch immer, gerade kommt ja irgendwie eine Krise nach der anderen Krise, ja. Also, ja, keine Ahnung, weiß auch nicht, ob das jemals aufhört, ja. Also in der Welt wird es halt immer irgendwie Krise geben, ja. Aber für uns ist klar, weißt du, für uns, wir leben aus diesem Reich des Himmels heraus. Dieses Reich des Himmels lebt in uns drin. Das steht uns permanent zur Verfügung, ja. Es ist immer da. Es ist immer da. Es ist immer alles da. Alles, was wir brauchen, alles, was du heute Abend brauchst, alles, was du morgen früh brauchst, alles, was du nächste Woche brauchst, es ist da. Es ist da, weil wir eine Quelle zur Verfügung haben, hast du auch schon gehört. Eine Quelle, aus der es wirklich sprudelt. Eine Quelle, aus der lebendiges Wasser sprudelt. Ja? Und zwar auch bis in alle Ewigkeit. Ja? Die wird niemals versiegen. Die wird niemals versiegen. Es wird kein Hindernis kommen. Es wird keine Herausforderung in deinem Leben kommen, der diese Quelle nicht begegnen kann, wo diese Quelle nicht groß genug dafür ist. Es wird es nicht geben. Es wird es nicht geben, weil er hat die Welt bereits überwunden. Ja? Und wir mit ihm. Wir mit ihm. Wir mit ihm. Und auf diesen Sieg stellen wir uns. Auf diesen Sieg stellen wir uns. Und das lassen wir uns nicht rauben, wenn der Teufel von der einen Seite oder von der anderen Seite kommt und uns versucht, irgendwas anders einzureden. Das lassen wir uns nicht rauben. Ja, das lassen wir uns nicht rauben. Ja, wir stehen da drauf. Wir stehen da drauf. Und ich habe, interessant, ich hatte einfach starker diesen Begriff bekommen mit der Hoffnung. Ja, weißt du, Hoffnung haltet fest wirklich an der Hoffnung. Und irgendwie, manchmal hatte ich so den Eindruck, wird die Hoffnung irgendwie so ein bisschen abgestempelt, so als vielleicht der kleine Bruder des Glaubens zum Beispiel. Ja, irgendwie, also entweder man glaubt, ist ein Glaubensheld, oder dann gibt es halt noch die Hoffnung und man hofft vielleicht auf irgendwas, was vielleicht kommt oder auch nicht oder wie auch immer. Ja, aber ich meine, es gibt ja diese Stelle in 1. Korinther 13, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Ja, also es gibt Glaube und es gibt Hoffnung. Ja. Und das Interessante, was ich über Hoffnung gelesen habe, ist, wird es definiert mit Hüpfen, ja, vor Erwartung, unruhig springen. Ja. Also das ist diese Hoffnung, wo du wirklich voller Erwartung, was du denkst, was tut der Herr als nächstes? Was kommt als nächstes? Was hat er schon wieder vorbereitet? Was ist so wie als Kind früher an Weihnachten? Geschenke, was kommt als nächstes Geschenk? Ja? Weißt du, so sollten wir voller Erwartung immer sein. Weißt du, jeden Tag, wenn wir aufstehen und wenn wir abends ins Bett gehen, wir sollten immer voll dieser Erwartung sein, voll dieser Hoffnung, dass wir warten drauf, was tut der Herr als nächstes, was hat er als nächstes vorbereitet, ja, was kann ich als nächstes tun, Herr, was willst du wirklich durch mich tun, ja, in dieser Welt, ja, weißt du, das in diesem Bewusstsein sollten wir gehen und sollten wir uns gebrauchen lassen von ihm, ja, seid ihr da dabei? Amen, Amen. Wow, so gut. Hüpfen und springen und tanzen. Und warum? Weil wir Jesus haben. Jesus, du hast von jedem gehört, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und es gibt keine andere Wahrheit, es gibt keinen anderen Weg und es gibt kein anderes Leben. Er ist das Leben. Er ist derjenige, der dich glücklich macht, weil er dich erlöst hat. Und wir leben dieses Leben. Weißt du, es gibt viel Hoffnungslosigkeit. Und wir leben ein Leben voller Hoffnung, weil Hoffnung und Glaube gehen Hand in Hand. Alles, was Jesus uns geschenkt hat, das alles nehmen wir aus Glauben. Wir leben aus Glauben. Und ich fand es so stark, ich habe heute gelesen in Johannes 11, 39 und 40, wo doch der Lazarus schon 4 Tage tot war. Und Jesus hat gesagt, wälz den Stein weg. Und dann hat die Martha gesagt, er ist doch schon 4 Tage tot. Der Leichnam riecht schon. Und manchmal ist es so, wenn wir Dinge haben in unserem Leben, wo wir vielleicht schon lange dafür beten, wo wir noch keinen sichtbaren Erfolg haben, dann sagen wir vielleicht auch, ach, der ist doch schon so viele Tage, Monate tot, der riecht doch schon. Und die Hoffnung verschwindet ein bisschen. Aber weißt du, was Jesus zu Martha gesagt hat? Aber Jesus sagt zu ihr, und es sagt er zu jedem Einzelnen von euch heute Abend, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Ist das nicht der Hammer? Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Das heißt, wenn du glaubst, siehst du, was Gott macht in deinem Leben. Siehst du, was der Herr vorbereitet hat. Bist du in seiner Gegenwart? Wirst du nie müde, wirst du nie matt, sondern du laufst deinen Lauf. Du kriegst Kraft, du kriegst Stärke, du bist voller Hoffnung. Und du bist niemals, niemals entmutigt. Du hast keine Angst. Weißt du, du bist kein gewöhnlicher Mensch, sondern du bist Geist, Geist aus Gott geboren. Und du bist ein geliebtes Kind Gottes. Jesus ist deine Wahrheit. Jesus ist dein Weg. Jesus ist dein Leben. Und du gibst dich hin mit deinem ganzen Sein. Du glaubst Jesus. Du glaubst ihm. Weißt du, es ist die Zeit, dass wir wirklich tiefer gehen. Dass wir umkehren von Dingen, die gar nicht zu uns gehören. Dass wir uns reinigen lassen. Dass da, wo noch Stolz ist, dass wir diesen Stolz einfach abkippen, beiseite legen. Weil Stolz bringt uns halt nicht weiter. Das ist halt das Problem. Weißt du, frei zu sein von Stolz, von diesem Ich bin doch wer, ich kann's doch, ich muss mir doch nichts sagen lassen, ich weiß es doch. Weißt du, das ist Freiheit. Das ist solch eine Freiheit, das ist der Hammer. Weil du musst dann nämlich keine Performance mehr abliefern. Du musst keine Maske mehr tragen. Nicht mehr zeigen, dass du perfekt bist, dass du doch alles kannst und so gut bist, weil du alles abgegeben hast. Weißt du, Jesus hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und warum hat er ihn uns gegeben? Weil wir sonst doch gar nicht wissen würden, was wir machen sollen. Jesus im Himmel, niemand da. Wir wären hilflos. Und deswegen hat er uns den Heiligen Geist gegeben, den Geist Gottes. Also direkt, wir sitzen direkt an der Quelle. Weißt du, und da ist alle Weisheit, die du brauchst. Wir brauchen seine Weisheit. Nicht unsere eigene begrenzte Weisheit vom Verstand. Dieses ist sowieso viereckiges Kästle. Und der Verstand denkt, ja, das könnte klappen. Also wenn ich Glück habe, dann klappt's. Oder schwierig. ich weiß nicht, ob das klappt. Und das ist absolut unmöglich. Aber weißt du, du bist nicht Verstand im viereckigen Kästle, sondern du bist Geist aus Gott geboren. Und du hast Zugriff auf diesen Strom des Lebens. Und in diesem Strom des Lebens quillt Weisheit hervor, die Weisheit Gottes. Da ist alles grenzenlos. Da gibt es keine Begrenzungen, da gibt es keine Beschränkungen. Da ist alles weit, endlos, da ist alles möglich. Da gibt's Hoffnung, unendliche Hoffnung. Da haben wir keinen Glaubensmangel, keinen Glaubenskampf, sondern da gibt's nur Liebe, Freude. Irgendjemand hat es heute auch schon aufzählt. Und da hast du Zugriff und Weisheit. Weißt du, wir brauchen Gottes Weisheit in diesen Tagen. Wir brauchen Gottes Weisheit in dieser Zeit. Wir brauchen die Führung vom Heiligen Geist in dieser Zeit. Wir können nicht mehr unser eigenes Ding machen, sonst gehen wir unter. Weißt du, wir ehren unseren Herrn. Wir ehren unseren Herrn, indem wir auf ihn schauen, indem wir auf ihn, von ihm ziehen, von seiner Weisheit. Es gibt eine andere Weisheit wie unsere Klugheit. Weißt du, ich glaube, selbst der klügste Mensch mit einem IQ von, glaube 160 ist der höchste oder so. Aber Gottes Weisheit ist noch viel, viel, viel höher, weil er in diesem grenzenlosen Land ist, im Himmel, in diesem grenzenlosen Land. Weißt du, deine Heimat ist der Himmel und es ist grenzenlos. Da gibt's keine Grenzen. Und ich möchte dich ermutigen, lass los von deinem Verstand. Das heißt ja nicht, dass du dann dumm bist. Ja, du hast ja einen Verstand bekommen auch, den braucht man halt manchmal. Aber ich denke, wenn Gott Weisheit hat, warum braucht man dann unseren Verstand? Wenn man nur von Gottes Weisheit sieht, dann braucht man eigentlich unseren Verstand nicht, weil ja seine Weisheit ist. Weißt du, lass los von diesen eingefahrenen alten Wegen. Das geht nicht. Das kann ich, wenn ich Glück habe, geht's. Weißt du, Glück bei uns ist nichts mehr Glück, sondern wir gehen in den vorbereiteten Wegen Gottes. Er hat alles vorbereitet, mir ihm alles zu verdanken. Nicht nur Glück oder Zufall, sondern Gott lenkt unsere Wege. Wir gehen in seinen vorbereiteten Bahnen. Und wir ziehen von ihm. Wir ziehen von ihm. Weißt du, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, wir erheben seinen Namen. Wir haben ihm alles zu verdanken. Er ist der Weg, er ist dein Weg. Er ist die Wahrheit, er ist deine Wahrheit. Er ist das Leben, er ist dein Leben. Dein Leben, dein Weg, deine Wahrheit. Oh, Jesus, Jesus, Jesus, Name über alle Namen, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Was meinst du, warum der Feind alles versucht, diesen Namen klein zu machen? Ganz einfach, weil er der Weg ist, weil er die Wahrheit ist und weil er das Leben ist, weil der Feind kein Leben hat, weil der Feind keine Wahrheit hat und weil der Feind kein Weg ist. Und deswegen stehen wir in Jesus. Wir gehen seinen Weg, wir sind entschieden, wir lassen uns nicht mehr abbringen, wir richten uns aus. Wir ziehen von ihm alles, was wir brauchen. Und seine Weisheit, nimm seine Weisheit, nimm seine Weisheit, nimm seine Weisheit, sei demütig. Bild dir nichts mehr ein auf deinen Verstand, bild dir nichts mehr ein auf deine gute Ausbildung, bild dir nichts mehr ein, dass du einfach gut bist in der Welt, bild dir nichts mehr drauf ein. Er hat noch viel mehr für dich. Er hat noch viel mehr für dich. Weisheit ohne Ende. Weißt du, wenn du sprichst und deinen Mund aufmachst, dann merken die Menschen, das ist kein Mensch mehr, der spricht, sondern das ist ein Wissen, das aus einer anderen Welt kommt. Aus der Welt Gottes. Und das gehört dir. Wow, Gott ist so gut. Er hat es dir gegeben. Alles hat er dir gegeben. Weißt du, alles hat er dir gegeben. Er enthält dir nichts vor. Und wir nehmen es aus Glauben. Einfach glauben. Einfach nehmen. Er hat dir so einfach gemacht. Einfach und leicht, weil er dich so sehr liebt. Amen. So, ich habe heute meine hohen Schuhe angezogen. Weil ich das letzte Mal so klein war. Genau. Ich habe heute so drüber nachgedacht, was kann ich heute euch mitgeben? Und mir ist ein Seminar eingefallen oder eine Fortbildung. Man kann es so betiteln, wie man es möchte. Und da ging es um Einarbeitung. Also sprich, wie bringe ich meinen Kollegen oder eben in meinem privaten Umfeld jemandem etwas bei, eine neue Tätigkeit. Und da wurde klar, bevor ich irgendjemandem irgendwas beibringe, muss ich herausfinden, wie lernt mein Gegenüber. Also wie dringe ich einfach zu ihm durch? Also jeder Mensch hat eine Persönlichkeit und jede Persönlichkeit nimmt Dinge anders wahr und ich muss erstmal herausfinden, wie dringe ich zu ihm durch? Also in der Schule ja auch so. Ein paar brauchen hier ein paar Bilder und dann wissen sie alles klar, was es geht. Ein paar brauchen einen Film. Idealfall ist, man hört es nur einmal, man kann sich alles merken. Ist mir nie passiert, leider. Oder ich muss es nur einmal lesen und ich weiß alles. Also jeder lernt anders, jeder kommuniziert auch anders. Und zwar jeder Mensch ist einfach anders. Der Herr hat uns alle sehr individuell geschaffen. Also kommunizieren wir auch alle ein bisschen individueller. Genau, und kleine Kinder, die können ja auf irgendetwas zeigen. Mama und Papa wissen ganz genau, es möchte was essen, es möchte was trinken oder was auch immer. Wenn ich mit meinem kleinen Bruder spreche, spreche ich ganz anders wie mit meinen Großeltern mit ihm. Also das heißt, ich passe meine Kommunikation auf meinen Gegenüberliegenden an, damit der im besten Falle mich viel besser versteht. Das mache ich mit Absicht, mit der Intention, dass das, was ich sage, auch tatsächlich ankommt. Fazit ist, es gibt so viele Wege der Kommunikation und auch wir kommunizieren mit dem Herrn, hoffe ich zumindest, viele durch Gebet. Und ich habe schon oft gehört, da sind auch Menschen auf mich zugekommen und die haben folgende Aussage getätigt: der Herr antwortet nicht oder er spricht nicht mit mir. Ich habe schon so oft gebetet und da kommt nichts zurück. Und dann, ich habe immer das Gefühl, dass die Leute die folgende Vorstellung haben, vielleicht geht es nicht in die ganze Richtung, aber ungefähr, dass halt, wenn sie gebetet haben, dass eine Schar von Engeln mitten im Wohnzimmer steht mit Posaunen, Trompeten im Chor hinten dran und sagt, der Herr hat gesprochen. Das musst du machen. Oder dass der Herr mit einer tiefen Stimme mitten im Raum schallt und sagt, liebe Astrid, heute musst du die blauen Schuhe anziehen. Okay, heute hat sie weiß. Genau, also ich sage nicht, dass das nicht vorkommt. Das kommt bestimmt vor. Also ich weiß, dass Menschen von Engeln, also dass die Engel sie besuchen und auch wirklich mit ihnen eine Kommunikation haben, mit ihnen wirklich interagieren. Und dass auch der Herr wirklich wortwörtlich mit jemandem spricht. Ich muss sagen, Engel waren noch nicht in meinem Wohnzimmer. Und auch die tiefe Stimme, wie bitte? Ja, die ich gesehen habe mit Posaunen, also wo ich sage, hey, ich weiß, dass ich eine riesige Schar habe, die sende ich auch manchmal aus, wenn ich weiß, die werden irgendwo gebraucht, genau. Aber dieses wortwörtliche vor Augen sehen, habe ich tatsächlich noch nicht erlebt, aber ich weiß, die sind da. Das stimmt, das weiß ich, genau. Jetzt habe ich einen roten Faden verloren. Ich glaube, ich muss umblättern. Genau, und dann stehen da die Leute da, haben keine Trompeten gehört, kein Chor, keine tiefe Stimme. Und dann habe ich auch manchmal das Gefühl, dass vielleicht bei denen der Gedanke aufkommt, ja, vielleicht will er gar nicht mit mir sprechen. Ne? Vielleicht hat er keine Zeit, vielleicht ist er busy, dizzy auf irgendwelchen Krisen unterwegs. Oder vielleicht bin ich nicht wert genug. Also einfach, vielleicht bin ich Platz 1099 oder so etwas. 1099, keine Ahnung. Oder irgendeine andere Argumentation, was ihnen halt ein bisschen den Frieden gibt, warum der Herr heute nicht antwortet. Genau, ich finde aber in der Bibel gibt es so viele unterschiedliche Beispiele, wie der Herr zu so vielen unterschiedlichen Menschen spricht. Wir haben zu Davids Zeit, also vom König David, waren ja Propheten. Oft jemand, der halt mitgeteilt hat, der Herr spricht oder der Herr hat mir gesagt, das hast du gut oder schlecht gemacht zum Beispiel. Abraham erschien mir direkt. Bei Maria war es ein Engel. Und heute haben ja viele Menschen ja auch Visionen oder Träume. Oder was ganz, ganz cool ist, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, hey, der Herr hat mir gesagt, ich muss dir das und das sagen. Und du stehst da, ja, das passt. Aber woher weißt du das? Und die Leute haben oft nicht mal irgendeinen Draht zu dir, eine Beziehung zu dir, wo sie es irgendwie wissen können. Aber der Herr hat sie einfach zu dir geschickt. Also es gibt unterschiedliche Arten und Weisen. Der Herr weiß ganz genau, wie er uns erreichen kann. Aber der eine Vorteil ist, oder sprich, was die Leute in der Bibel nicht hatten, ist die Bibel. Also die haben wir ja heute, deswegen sind sie ja in der Bibel, aber wir haben ja die Bibel und die ist enorm wichtig. Die liefert uns so viele Antworten, so viele Lösungshinweise und auch Trost und Hoffnung liefert es uns auch. Es ist nämlich sein gesprochenes Wort, zwar auf Papier oder digital, je nachdem, wie man es sieht. Wenn wir aber daran glauben, ist dieses gesprochene Wort, wird es lebendig. Also es ist natürlich jetzt digital oder in Papier von je nachdem, aber in, Moment, in Jesaja 55,11 steht, also wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Es ist geschrieben, aber es ist sein gesprochenes Wort. Es sind nicht nur Buchstaben, es sind lebendige Wörter. Wir müssen nur daran glauben und dann werden sie in uns lebendig und das wird auch die ganze Welt dann tatsächlich auch sehen. Genau, jetzt komm. Genau. Was mir dann auch aufgefallen ist, dass die Menschen, die diesen Gedanken hegen, sich gar nicht die Zeit nehmen, diese Antwort in Anführungszeichen zu hören. Also sich gar nicht die Zeit nehmen, zum Beispiel die Bibel aufzuschlagen und auch in Herrn einzutauchen und wirklich in diese Zeit einzutauchen und nach dieser Antwort, die wir überall mit uns tragen können quasi, die Lösungsvorschläge, die ganze Hoffnung, die wir eigentlich überall mit uns tragen können tatsächlich, einfach da Zeit zu nehmen und uns einfach zu sagen, hey, ich habe da und da vielleicht ein oder andere Problem oder Krise oder ich stehe vor, keine Ahnung, ein unüberwindbares Problem. Die Bibel liefert uns Hoffnung, Glaube und einen Lösungsvorschlag und auch eine Antwort. Also wie gesagt, der Herr spricht dadurch. Und da finde ich, scheitert es oft, dass man sich nicht die Zeit nimmt. Nicht die Zeit nimmt, ihn die Antwort vielleicht zu finden oder die Antwort ist da, man muss sie nur noch hören. Deswegen denke ich, es ist enorm wichtig, dass wir uns auch diese Zeit nehmen. Gerade den Leuten, denen es einfach sagt, hey, er spricht nicht mit mir, das stimmt doch gar nicht. Er spricht mit jedem von uns. Entweder durch ein Schar von Engeln oder also er spricht durch uns, er spricht durch die Bibel von uns. Also vielleicht auch nicht, vielleicht findet man nicht die Antwort sofort. Das kann sein, dass es vielleicht ein paar Wochen dauert und dann riecht es eventuell. Aber man findet es irgendwann auf jeden Fall, weil Lazarus ist nach 4 Tagen trotzdem auferstanden. Ja, doch, er ist von den Toten auferstanden. So, und ist rumgelaufen, als ob nichts passiert wäre. Also, hat nur eine kurze Pause gebraucht, der gute Mann. Das Leben war doch anstrengend früher, oder? Deswegen, und diese Pause brauchen wir vielleicht auch mal. Einfach sich hinzusetzen. Nein, nicht wie Lazarus. Einfach die Zeit sich zu nehmen, zu sagen, hey, ich trete mal kurz ein. Nein, um Himmels Willen, nicht wie Lazarus, bitte nicht. bitte nicht. Aber vielleicht diese Zeit sich zu nehmen, seine Antwort zu hören. Und zwar, und dann, dann hören wir sie auch laut und stark. Bitte nicht diese Pause, wir brauchen die Lebendige, okay? Die Lebendige, sein Wort Gottes ist lebendig. Wir brauchen nicht mehr diese Art von Pause. Genau, also Fazit ist von meiner Seite aus, wir müssen uns die Zeit nehmen, seine Antwort zu hören und vielleicht weg von diesen Hey-Knopfdruck-Antwort, die gibt es auch. Ich weiß es, man spricht etwas aus, Herr, ich habe das und das und das und in dem Moment spricht er halt zu einem, ja, das und das ist die Lösung oder das und das musst du machen und das ist das, wundervoll. Ist aber nicht immer so, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist tatsächlich nicht immer, also war bei mir nicht immer so, ist bei mir nicht immer so. Manchmal dauert es einfach ein bisschen oder ich muss diese Antwort erstmal finden, ich muss die Zeit investieren, um sie zu finden, aber das ist auch eine Pflege der Beziehung tatsächlich, weil wir mit dem Herrn ja eine Beziehung pflegen und wenn ich mit jemandem kommuniziere, und er schaut mir tief in die Augen, dann gehe ich davon schwer aus, dass da die Antwort ankommt. Und dann muss ich ja auch warten, bis da was zurückkommt. Ne? Also ich kann ja auch nicht immer erwarten, wenn ich jemandem was frage, dass auf Knopfdruck jemand mir sagt, ja, so ist es oder so ist es nicht. Also den Herrn auch die Zeit, oder die Zeit sich zu nehmen und in der Bibel eben diese Antwort zu finden und zu hören, das ist, glaube ich, enorm wichtig. Und ich finde auch, die Bibel ist ein Grundstein für die Kommunikation mit dem Herrn. Er spricht durch Träume und Visionen mit uns. Er spricht durch andere Menschen. Er spricht durch Schar von Engeln mit Chor im Hintergrund durchaus. Aber der Grundstein oder der Baustein, der Grundbaustein oder das Fundament ist die Bibel für die Kommunikation. Preis den Herrn. Ich glaube, ich brauche mal eine Pause. Die Frage ist nur, wer weckt mich hinterher auf? Nach dieser Pause. Große Preisfrage. Ja? Halleluja. Sonst wird die Pause lang. Vor allem gegen Ende. Preist den Herrn. Ich hatte so ein Wort, über dem ich heute immer wieder meditiert habe, und zwar Psalm 116, Vers 5 bis 6. Und ich glaube, das passt auch mit zu dem, was auch Jessica gesagt hat. Ich meine jetzt nicht das mit dem Lazarus in erster Linie, aber du wirst gleich merken, inwiefern. Weil es heißt, Psalm 116, Vers 5 bis 6 heißt es, gnädig ist der Herr und gerecht. Und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet diejenigen, die ihm einfältig, oder man kann auch sagen kindlich, also nicht einfältig heißt nicht im Sinne von dumm, sondern kindlich, die ihm kindlich vertrauen. Ich war schwach, sagt er, doch er hat mich gerettet. Und jetzt kommt's. Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe, denn der Herr hat dir Gutes erwiesen. Mit anderen Worten, und ich habe immer wieder darüber meditiert, weißt du, es ist ganz interessant, der Psalmist gebietet hier seiner Seele, ich meine, wir kennen alle den Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele, ja, wo der Psalmist seiner Seele gebietet, sie soll den Herrn loben. Ja. Aber hier ist es ganz interessant, ist hier gebietet der Psalmist seiner Seele und sagt, kehre zurück zu deiner Ruhe. Mit anderen Worten, er geht davon aus, dass es für die Seele einen Ort der Ruhe gibt. Einen Ort der Ruhe, Hebräer 4, Vers 9 heißt es, so bleibt nun eine Sabbatruhe übrig für das Volk Gottes. Und dann sagt er weiter, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist zur Ruhe gelangt von seinen eigenen Werken, so wie Gott von seinen Werken am siebten Tag zur Ruhe gelangt ist. In anderen Worten, es gibt einen Ort für deine Seele, an dem sie zur Ruhe kommt von ihren eigenen Werken, also von den Dingen, die sie immer beschäftigen wollen, die sie immer ablenken wollen. Dieses Bzzz, weißt du, die Welt ist so Bzzz. Allein durch das hier kannst du immer Bzzz sein, weil du kannst immer irgendwie mit irgendwas beschäftigt sein, dich von irgendwas ablenken, von irgendwas kommt irgendwas rein, irgendwo bimmelt's, irgendwo klingelt's, irgendwo macht's plumm oder was auch immer. Es gibt ja die unterschiedlichsten Töne. Der eine Ton ist, wenn du eine neue Nachricht im Facebook hast. Der andere Ton ist, wenn du eine neue Nachricht im WhatsApp hast. Der dritte Ton ist, wenn das Telefon klingelt. Also es gibt alle möglichen Töne von allen Seiten. Aber der Psalmist sagt, Seele, kehre zurück zu deiner Ruhe. Das heißt mit anderen Worten, es gibt einen Ort für deine Seele, an dem sie Ruhe findet. Und der bekannte Theologe und auch Bischof und Autor war Augustinus im 4., 5. Jahrhundert nach Christus, hat gesagt, unruhig ist meine Seele, hatte er auch damals schon, obwohl die noch kein Handy hatten, hatten die offensichtlich auch schon irgendwie das Problem. Also es liegt nicht nur am Handy, verstehst du? Das Handy ist nicht der Teufel, sondern der Teufel lässt sich damit falsch umgehen. Aber auch damals war es schon so, hat er gesagt, unruhig ist meine Seele, hat er gesagt. Und zwar unruhig ist sie so lang, bis sie Ruhe findet in dir, Herr. Das heißt, da ist ein Ort der Ruhe für deine Seele und dieser Ort ist in Gott. Dieser Ort ist in dieser Gemeinschaft mit Gott. Dieser Ort ist in dem Eingehülltsein von Gott, von seiner Liebe, von seiner Güte, auch in dieser Erinnerung daran, dass er gut ist. Also das brauchst du immer mal wieder, damit deine Seele zur Ruhe kommt. Weil sonst kannst du dir tausend Sorgen und Gedanken machen, wie wird das, wie wird das, wie wird das. Zur Ruhe kommt deine Seele in dem Moment, wo sie sich daran erinnert, dass er gut ist. Ja, deswegen heißt es ja auch hier zuerst, ich war schwach, doch er hat mich errettet. Und dann sagt er, kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe, denn der Herr hat dir Gutes erwiesen. Ja, das heißt, deine Seele erinnert sich daran, dass Gott gut ist und kommt darin zur Ruhe. Deine Seele erinnert sich daran, dass Gott Liebe ist und sie kommt darin zur Ruhe. Und weißt du, du musst einfach nur deiner Seele, und das ist der Bezug zu dem, was Jessica gesagt hat, du musst deiner Seele nur immer wieder wirklich diesen Raum schaffen, in dem sie in diese Ruhe eingehen kann. Das ist sozusagen dein Teil daran. Du musst diesen Raum schaffen und du musst dich dafür nicht in ein Grab reinlegen wie Lazarus, sondern du musst nur einfach diesen Raum schaffen in deinem Alltag, wo du all die anderen Quellen ausschaltest und wo du in ihm zur Ruhe kommst, ganz egal, was du noch alles zu tun hast und ganz egal, was noch alles anliegt. Weil du hast immer zwei Möglichkeiten. Du kannst dich entweder den ganzen Tag mit allen möglichen Sachen beschäftigen, die alle ganz, ganz wichtig sind und alle nach dir schreien und am Ende des Tages bist du und dann sagst du, oh, jetzt muss ich schlafen. Ja. Und dann liegst du im Bett. Okay? Okay? Oder aber, du kannst sagen, okay, es gibt Zeiten für alles. Es gibt Zeiten, um zu arbeiten. Es gibt Zeiten, um dich auch mit diesem Ding zu beschäftigen. Es gibt Zeiten für alles. Aber es gibt ganz sicher immer eine Zeit für Ruhe in Gott. Es gibt immer eine Zeit für Gemeinschaft mit Gott. Es gibt immer Zeit dafür, von Gott her gibt es immer Zeit dafür in deinem Leben, um dich zu seinen Füßen zu setzen und dich auf ihn auszurichten. Es gibt von Gott her immer Zeit dafür. Ja, Jesus hat es gesagt, ich habe es neulich gepredigt, hat es gesagt zu Martha, hat gesagt, Maria hat das bessere Teil erwählt. Ja, Martha, du bist besorgt um viele Dinge, aber Maria hat das bessere Teil erwählt. Sie hat sich zu meinen Füßen gesetzt und sie hört mir einfach nur zu. Sie nimmt sich einfach diese Zeit. Und weißt du, du brauchst einfach nur diese Entschiedenheit zu sagen, jawohl, ich nehme mir diese Zeit, beziehungsweise ich gebe meiner Seele diese Zeit. Und manchmal musst du deiner Seele auch richtig gebieten, dass du sagst, kehre zurück zu deiner Ruheseele. Jetzt ist aber wirklich an der Zeit, weil deine Seele will nicht so richtig am Anfang. Aber die ist immer noch beschäftigt. Du merkst, oh, manchmal, weißt du, du musst manchmal über diese Hürde drüber. Manchmal will sie dich auch entmutigen und sagen, heute kommen wir nicht dahin. Heute schafft man es nicht, sagt die Seele. Heute ist einfach zu viel los. Heute ist zu morgen. Ja, dann, wenn du Urlaub hast, dann kommst du zur Ruhe. Nein. Also im Urlaub gibt es wieder so viele Sachen. Amen. Und dann bleibt am Ende wirklich nur noch übrig, wie Lazarus, die 4 Tage Auszeit. Amen. Ja, damit du zur Ruhe kommst. Nein. Sondern in jedem Tag deines Lebens ist von Gott her ein Zeitfenster, ist von Gott her ein Raum, in dem du deine Seele zur Ruhe bringen kannst. Das Entscheidende ist, bist du entschieden, deiner Seele zu sagen, wo es lang geht. Deiner Seele zu sagen, kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe. Am Anfang wehrt es sich noch. Also du kehrst zurück. Ich bleib so lange drauf, bis du da zurückgekehrt bist. Manchmal musst du einfach dieses Tick mehr Geduld haben. Ja? Wie Jessica auch schon gesagt hat, du musst manchmal ein bisschen warten, bis deine Seele zurückkommt. Weißt, das Problem liegt nicht so sehr bei Gott. Verstehst du? Es ist nicht so, dass Gott sich verspätet. So nach dem Motto, ich warte jetzt gerade auf Gott. Wo ist er denn gerade? Oh ja, heute hat sich wieder ein bisschen verspätet. Einfach irgendwie die S-Bahn hatte Verspätung und deswegen ist er leider noch nicht da, also muss ich noch ein bisschen warten. Nein, weißt du, das Problem liegt nicht bei Gott. Gott ist ja da. Amen. Das Problem liegt bei deiner Seele. Deine Seele muss zur Ruhe kommen, damit sie ihn wahrnimmt. Weil Gott ist ja da. Weißt du, es ist ja nicht so, oh ja, jetzt kommt Gott in den Raum. Verstehst du, das ist ein Denkfehler. Das ist ein total falsches Konzept, übrigens auch von Gottesdienst. Ich war mal auf einer Konferenz, da wurde mir das so richtig deutlich. Da haben sie 1 Stunde lang Lobpreis gemacht. 1 Stunde lang. Und es war echt extrem zäh, weil das waren so richtige Unglaubenslieder irgendwie. So, oh Herr, wir brauchen dich. Oh Herr, komm und wir sehnen uns doch nach deiner Gegenwart. Und nach 1 Stunde dann, wo ich schon echt, da war ich echt schon fertig, wirklich. Ich wollte mich hinsetzen, ich war echt fix und fertig. Und nach 1 Stunde dann, als sie das letzte Lied gesungen hatten, sagten sie, jetzt ist Gott da. Da dachte ich, boah, wow, bin ich froh, dass es geschafft hat. Und dass wir immer noch da sind und jetzt ist er da. Ist der Hammer, nach 1 Stunde schwerster Anstrengung ist Gott da. Weißt du, das Problem ist ein falsches Konzept. Gott ist da. Amen, Gott war von Anfang an da. Nur wenn wir glauben, dass wir ihn erst irgendwie langsam reinbitten müssen und erst dies und jenes machen müssen und erst 1 Stunde uns anstrengen müssen, damit wir am Ende dann mal wirklich uns ermannen können und sagen können, jetzt ist Gott da, dann wird es so sein. Aber wenn wir glauben, dass er da ist, dann müssen wir uns nur noch darauf positionieren, dafür positionieren. Und die Positionierung besteht darin, dass deine Seele zur Ruhe kommt, weil sonst kann sie ihn nämlich nicht wahrnehmen, weil sie mit all den anderen Sachen beschäftigt ist. Amen. Und deswegen ist dieser Befehl an unsere Seele, kehre zurück zu deiner Ruhe, Seele. Und jetzt möchte ich wirklich so in dich hineinsprechen heute Abend und wirklich dir mitgeben für diese kommende Zeit. Also ganz egal, ob du zu Hause total viel zu tun hast und zu arbeiten hast, dass du denkst, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, oder ob du im Urlaub am Strand liegst, ist vollkommen egal. Überall ist es das Gleiche, es ist der gleiche Befehl. Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe. Weil die Seele in dieser Welt hat immer tausend Gründe, sich ablenken zu lassen und abgelenkt zu werden und nicht zur Ruhe zu kommen. Aber Gott ist da und er hat immer tausend Gründe, um dir zu begegnen. Amen. Und er ist gut, er liebt dich und er will die Gemeinschaft mit dir. Und er will sie jetzt und er will sie hier und er will sie, ja, am liebsten sofort. Aber manchmal braucht es ein bisschen die Zeit, bis du deine Seele zur Ruhe gebracht hast. Manchmal musst du einfach diesen Ruf wirklich, das ist ja der Ruf Gottes, verstehst du? Gott ruft ja zu unserer Seele, hey Seele, kehr zurück zu deiner Ruhe. Und du musst diesen Ruf nur weitergeben. Du bist Geist und du hast eine Seele. Und diese Seele kannst du befehlen und diese Seele kannst du gebieten. Und genauso wie du dir sagen kannst, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, genauso kannst du zu deiner Seele sagen, kehre zurück zu deiner Ruhe, Seele, weil Gott ist gut. Gott hat dir Gutes erwiesen. Amen. Halleluja. Da ist nur Gutes für deine Seele vorbereitet, wenn sie in Gott zur Ruhe kommt. Aber wollen wir mal das zum Schluss zusammen noch machen. Okay, stehen wir mal auf zusammen und gebieten wir einfach mal unsere Seele ein bisschen. Halleluja. Schon prophylaktisch für die nächste Zeit, okay? Einfach damit der Heilige Geist dich erinnern kann, auch morgen, übermorgen, wann auch immer, wenn du bei der Arbeit bist oder wenn du im Urlaub bist, wo auch immer du bist. Halleluja. Ja, Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir Geist sind, Herr, und dass wir eine Seele haben. Und wir danken dir, Jesus, dass du in unserem Geist wohnst und dass damit Gott selber da ist und dass der Heilige Geist da ist und dass der Heilige Geist in uns wohnt. Und Herr, wir danken dir, dass du uns begegnen möchtest, mehr als wir es überhaupt je wollen könnten, dir zu begegnen. Vater, du hast dich so sehr nach einer Familie gesehnt, nach Gemeinschaft mit uns gesehen, dass du deinen einzigartigen Sohn wirklich geopfert hast, hingegeben hast, reingegeben hast, damit du diese Familie bekommst, damit du uns bekommst. Wie viel stärker könnte man je zum Ausdruck bringen, dass man Gemeinschaft haben will? Du hast es zum Ausdruck gebracht, du hast es bewiesen, du hast es durch Jesus bewiesen, Herr. Und du möchtest diese Gemeinschaft mit uns haben, Herr. Und Herr, so danken wir dir, Herr, dass du zu uns gesprochen hast heute Abend, auch durch all diese Worte, Herr, die wir gehört haben, Herr. Und jetzt sagen wir wirklich zum Schluss unsere Seele. Sag ihr mal, Seele, heute Abend, aber nicht nur heute Abend, sondern auch für morgen oder übermorgen oder nächste Woche, bis zur Entrückung, sage ich dir, die Ruhe in Gott ist dein Platz. Da ist ein Raum für dich, um Gott zu begegnen und seine Stimme zu hören. Der Raum ist geöffnet. Durch Jesus Christus ist der Weg freigemacht. Alles ist für dich bereit. Und so sage ich dir, den Befehl von Gott, ich gebe ihn dir weiter. Und ich sage dir, Seele, kehre zurück zu deiner Ruhe. Immer wieder neu. Kehre immer wieder ein in die Ruhe Gottes. Lerne es, jeden Tag Zeit zu haben, wo du in diese Ruhe eingehst und diese Ruhe genießt und Gott begegnest. Da ist diese Sabbatruhe für dich übrig. Und du musst nicht erst sterben dazu, sondern sie ist jetzt schon da. In Jesu Namen, Seele, du hörst die Stimme Gottes. Und ich spreche dir Entschiedenheit zu, in diese Ruhe einzugehen. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Danke, Jesus. Das ist Die Botschaft, Halleluja, du hast gehört durch so viele, weißt du, Gott möchte uns wirklich ausrichten in dieser Zeit. Es ist die Zeit der Ausrichtung, es ist die Zeit der Einjustierung wirklich auf diese Gemeinschaft mit Gott. Und er sagt dir, kehre zurück zu deiner Ruhe, Seele, Halleluja. Preist den Herrn. Amen.